Kundgabe 3619. Empfangen durch Bertha Dudde am 3. und 4.12.1945. Erlösungsprozess. Ewigkeiten. Hölle. Verdammung. Der Erlösungsprozess des Geistigen währet so lange Zeit, wie das Geistige selbst dafür benötigt. Also es kann nicht von gleich langer Dauer gesprochen werden, sondern jede Wesenheit bestimmt sie selbst durch die Härte des Widerstandes, durch ihren Willen, sich erlösen zu lassen. Und darum können Ewigkeiten vergehen, ehe dieser Prozess beendet ist. Und es können mehrere Erlösungsperioden vonnöten sein. Es kann aber auch eine Epoche genügen zur völligen Erlösung des Geistigen, so wie es selbst willig ist und die Erlösung im letzten Entwicklungsstadium bewusst anstrebt. Es kann dieses letzte Stadium eher oder später in einer Erlösungsperiode durchlebt werden von dem Geistigen, denn auch hier ist der Wille des Geistigen im gebundenen Zustand entscheidend, wenngleich dieser Wille nicht frei ist. Das Wesen muss wohl bestimmte Tätigkeiten verrichten. Es kann nicht wieder die göttliche Ordnung ankämpfen. Es kann aber dieser Tätigkeit bereitwillig nachkommen. Es kann selbst eine Lockerung seiner Fessel anstreben und dann benötigt es nicht so lange Zeit für seine Aufwärtsentwicklung im Musszustand und kann desto eher in das letzte Stadium mit Willensfreiheit eintreten, wo es sich endgültig entscheiden muss, ob es in Liebe und aus freiem Willen zu dienen bereit ist oder zurückfällt in den Widerstand gegen Gott. Und darum kann ein Wesen, das im Vorstadium schnell aufwärts stieg, durch ein ungenütztes Erdenleben als Mensch den Erlösungsprozess selbst verlängern, indem er ihn dann im jenseitigen Reich fortsetzen muss, unter erheblich schwereren Bedingungen. Es können wieder im geistigen Reich Ewigkeiten vergehen, bevor es ins Lichtreich eingehen kann. Es besteht auch die Möglichkeit, dass es tiefer absinkt und zuletzt wieder den Gang gehen muss durch die Schöpfung, im gebundenen Willen. Dass also eine zweite Erlösungsperiode für dieses Wesenhafte nötig ist und auch mehrere, um einmal zum Ziel zu gelangen. Das im harten Widerstand gegen Gott verharrende Geistige benötigt einen weit größeren Zeitraum für seine Erlösung. Es wird in der harten Materie festgehalten. Es braucht schon Ewigkeiten zu seiner Aufwärtsentwicklung im Musszustand. Doch auch diese führt einmal zum letzten Stadium als Mensch, wo es die letzte Willensprobe ablegen muss. Auch dann besteht noch die Gefahr eines Stillstandes oder Rückganges, aber auch die Möglichkeit restloser Erlösung. Doch letztere wird zahlenmäßig immer kleiner werden, je weiter eine Erlösungsperiode vorgeschritten ist. Es zeigt sich, dass der Widerstand gegen Gott noch nicht gebrochen ist, trotz endlos langer Gefangenschaft zuvor. Es zeigt sich dies im geistigen Tiefstand der Menschheit, in ihrem Unglauben und in einem Leben ohne Verbindung mit Gott. Die Menschen aber, die in dieser Zeit doch ihr Ziel erreichen, haben starke Kämpfe zu bestehen, als Ausgleich für ihren endlos langen Widerstand zuvor. Doch auch überaus starke Kraft und Gnade zu erwarten von Seiten Gottes, der dem Geistigen beisteht, in übergroßer Liebe, um es zum Ziel zu führen. Das Wesenhafte aber, das versagt, geht unweigerlich den Gang der Entwicklung noch einmal, ohne dass ihm Gelegenheit gegeben wird, im Jenseits auszureifen. Denn es erreicht nicht mehr den Reifegrad, den eine Aufwärtsentwicklung im Jenseits bedingt. Es ist vielmehr in der Gewalt des Satans, also schon so weit abgesunken, dass nur noch das Binden in der festesten Materie, ein nochmaliger Gang durch die Schöpfung im Musszustand, diesem Geistigen helfen kann, die Gottferne zu verringern und somit auch die totale Kraftlosigkeit, die Folge der Gottferne ist. Und so ist es möglich, dass mehrere Entwicklungsperioden nötig sind, um ein Wesen zum Ziel zu führen. Und darum wird auch von ewiger Verdammnis gesprochen, von Hölle und Tod. weil es Zeiträume sind, die nach menschlichem Ermessen Ewigkeiten dauern, die der Verstand des Menschen mit seinem Zeitbegriff nicht fassen kann und die darum auch die erbarmende Liebe Gottes erklären, mit welcher er auf die Menschen einzuwirken sucht, jederzeit und besonders in der Zeit des Endes, um sie vor einem solchen nochmaligen Erdengang zu bewahren, um sie in den Reifezustand zu leiten, der ein Eingehen in das jenseitige Reich ermöglicht, um die Entwicklung dort fortzusetzen. Denn einmal ist die Zeit abgelaufen, die Gott dem Geistigen zur Erlösung zugebilligt hat, und eine neue Periode beginnt laut Heilsplan von Ewigkeit, der allem Geschehen zugrunde liegt und nur die Erlösung des unfreien Geistigen zum Ziel hat. Amen.